Nächste Woche wird die Botschaft auf Deutsch gebracht und wird ins Englische übersetzt. The worship will still be in English and German as it always is. Und Anbetungszeit wird natürlich immer noch Deutsch-Englisch sein, so wie immer. Okay, so hope you guys are able to come out next week. It'll be a blessing to just fellowship with Alex and to hear him give us a great word. Ja, hoffe ihr schafft es nächste Woche auch hier zu sein, um von der Predigt des Alex gesegnet zu sein. Okay, well, here today at Calvary Kondratal, we will be finishing up Jonah. Heute werden wir hier in der Calvary das Buch, ja, genau, die Kinder. And the kids can be dismissed. Heute werden wir die once again, Kinder I forgot entlassen. To dismiss them. Thank you, Susie. Two ADD buddies. Is that a fish backpack? How fitting. Oh, don't forget your Bible. You're going to need that. The kids are going through Jonah as well. Ja, die Kinder arbeiten ebenfalls durch das Buch Jonah durch. As much as possible, we're trying to have the kids' ministry mirror what's being taught in the main sanctuary. Wir versuchen, so gut es geht, immer das, was wir hier oben lehren und durchgehen, auch parallel mit den Kindern zu machen. It won't always work, but when we're going through books, it will work. Wird vielleicht nicht immer funktionieren, aber wenn wir so durch kürzere Bücher gehen, dann funktioniert das. Which is what we'll do 95-98% of the time. Das werden wir zu 95-98% ganz genau. Okay, well, before we jump into the word today, let's go ahead and open up with another word of prayer. Bevor wir in Gottes Wort einsteigen, wollen wir noch mal zusammen beten. Lord, we thank you for this time in your word. Herr, wir danken dir für diese Zeit in deinem Wort. God, and as we have worshiped you in song, we pray that you would help us to worship you in your word today. Ja, Herr, wir haben dich im Gesang angebetet und hilf uns jetzt einfach auch in der Zeit in deinem Wort, dich anzubeten. God, help us to worship you by listening. Ja, Gott, hilf uns, dich anzubeten, indem wir dir zuhören. By believing what we hear. Ja, indem wir an das glauben, was wir hören. And by putting it into practice in our own lives. Und indem wir es umsetzen in unserem eigenen Leben. God, we pray that by your Spirit, through your word, you would speak loudly to us today. Ja, wir bitten, dass du durch deinen Geist und dein Wort heute Morgen laut zu uns sprichst. Help us to understand what you say. Hilf uns zu verstehen, was du sagst. That we might know you more. Dass wir dich besser kennenlernen. And love you more. Und dich noch mehr lieben. And faithfully serve you. Und dir treu dienen. Because we know what an awesome God it is that we serve. Denn wir wissen, was für ein einzigartiger Gott du bist. And because we know that we are loved people by you. Und wir wissen, dass wir geliebte Menschen sind von dir. We bless you and praise you in Jesus' name. Segnen dich und loben dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so last week in Jonah we finished up chapter 3. Letzte Woche haben wir im Buch des Jonah das Kapitel 3 beendet. And in chapter 3 we see that Jonah he gave in to God's creative way of convincing him to do the right thing. Und wir haben dort gesehen, dass der Jonah klein beigab letztendlich auf die kreative Art und Weise, wie Gott vorging, um ihn doch dazu zu bringen, seinen Willen zu tun. And so rather than running away from God's plan, he ran straight for it. Also anstatt von Gottes Willen weiterhin wegzurennen, ist er direkt in die Richtung gelaufen, die Gott ihm auch vorgegeben hat. Rather than running away from Nineveh, he went to it and he delivered the message that God gave him. Anstelle von Nineveh wegzulaufen, ist er nach Nineveh gelaufen, um die Botschaft zu übermitteln, die Gott ihm aufgetragen hatte. And as far as we can tell, what's shown to us here is the message was simple. Und wie wir hier letztes Mal gesehen haben, schien die Botschaft eine ganz simple und einfache Botschaft zu sein. It wasn't a message that was filled with great hope. Es war keine Botschaft, die voller Hoffnung war. It was a sentence of destruction. Es war eher ein Satz der Zerstörung. Again, it says, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Es sagt ja, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört werden. You know, that's all we see is written here. That's the message that Jonah delivered as far as we can tell. Das ist all das, was wir hier lesen. Das ist die Botschaft gewesen, die Jonah überliefern sollte. And then with that brief and harsh message, something amazing happened. Aber mit dieser kurzen und harten Botschaft passierte etwas Unglaubliches. The people of Nineveh actually responded favorably to it. Denn die Menschen in Nineveh nahmen die Botschaft positiv auf und haben dementsprechend positiv reagiert. They received what was told to them. Sie nahmen das, was gesagt wurde, an. They believed that it was a message from God. Haben daran geglaubt, dass es tatsächlich eine Botschaft von Gott war. And in chapter 3 it tells us that they believed God. Im Kapitel 3 sagt es nämlich, dass sie Gott glaubten. They took to heart what he said to them. Sie haben wirklich zu Herzen genommen, was er ihnen gesagt hat. And as a people they began to repent before him. Und als ein Volk fingen sie an, vor Gott Buße zu tun. Now what did God do in response to that? Ja, was tat Gott denn dann als Reaktion darauf? Well, in verse 10 of chapter 3 it tells us. Im Vers 10 des dritten Kapitels sagt uns die Bibel, wie Gott reagierte. It says, then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that he said he would bring upon them, and he did not do it. Im Vers 10 heißt es, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. And that is an amazing thing. Und das ist eine ziemlich unglaubliche Aussage. Not only was this very harsh and hopeless message delivered to these people, denn nicht nur wurde diese harte Botschaft diesem Volk gebracht, who were an extremely evil people, die wirklich ein böses Volk waren durch ihr Verhalten. There was no promise of forgiveness or hope given in this message. In der Botschaft selbst gab es ja keinen Teil, der irgendwelche Hoffnung oder Vergebung angekündigt hätte. But yet, they knew enough about God to think that perhaps there would be a chance that he would relent if they repented. Aber doch hatten sie wohl irgendwie genug Wissen von Gott, um zu wissen, dass wenn wir Buße tun, gibt es vielleicht doch die Chance der Vergebung. And God did the thing that he really wanted to do. Und Gott tat das, was er tatsächlich tun wollte. Rather than pouring out his wrath and judging this people, he spared them. Denn anstatt seinen Zorn auszuschütten, verschonte er sie. Now, as a messenger of God, you would think that Jonah would see this great revival taking place and rejoice. Ja, als Botschafter Gottes, der Jonah ja war, würden wir jetzt eigentlich sagen, wow, er sieht, was passiert und freut sich, dass Buße getan wurde. I mean, for those of us who have had the blessing of leading somebody to Christ, think about the joy that you felt when you saw that person repent. Für die von uns, die vielleicht schon die Chance gehabt haben, jemanden zu Jesus zu führen, erinnert euch an die Freude, die dort herrscht, wenn wir jemanden sehen, der Buße tut und sich sein Leben Jesus übergibt. You know, when an evangelist preaches a message and people receive it and turn to Christ, it typically fills that person with joy. Wenn ein Evangelist das Evangelium predigt und Menschen zu Jesus kommen, dann füllt es diese Person mit Freude. Because there is a person or a group of people that realize that they were sinners before God and that he alone offered them forgiveness through Christ. Denn hier ist eine Gruppe Menschen, die erkannt haben, dass sie vor Gott Sünder sind und dass sie Buße tun und zu ihm kehren. And having received his forgiveness, they were spared the wrath of God. Und indem sie diese Vergebung empfangen haben, gehen sie auch dem Zorn Gottes aus dem Weg. It's a beautiful thing. Es ist ein wunderschönes Geschehnis. And typically when we experience that or somebody does, it's something that we rejoice in. Und wenn wir so etwas erleben oder wenn wir es mitkriegen, dann ist das eigentlich etwas Wunderschönes. However, that was not Jonah's response. Aber das war nicht die Reaktion, die der Jonah hier ans Tageslicht gebracht hat. Notice in verse 1. Denn chapter 4, schaut euch den Vers 1 im Kapitel 4 an. Says, but it displeased Jonah exceedingly, and he became angry. Und es missfiel Jonah sehr, und er wurde zornig. Something's wrong here. Hier ist irgendetwas verkehrt. Here God showed his mercy to an entire people, and Jonah's response was that he was angry about it. Hier zeigt Gott seine Gnade diesen Menschen gegenüber und Jonah wird zornig darüber. In verses 1 through 3 of chapter 4 we really see Jonah's bad attitude. In diesen Versen 1 bis 3 im vierten Kapitel sehen wir diese wirklich schlechte Einstellung, die Jonah hat. And the first thing to notice in verse 1 is that he was extremely displeased by God's actions. Den ersten Teil, den wir hier sehen, im Vers 1, ist, dass es Jonah absolut missfiel, was Gott getan hatte. Now the Hebrew in this text is very, very clear. Das hebräische Wort hier ist ziemlich klar und eindeutig. Because it describes this experience of displeasure that Jonah was going through. Denn es beschreibt dieses Gefühl, des Missfallens. As being pretty intense. Als sehr intensiv. He wasn't just unhappy or upset with the situation. Er war nicht einfach nur unglücklich oder es missfiel ihm so ein kleines wenig. It actually tells us that Jonah's displeasure began to burn with anger. Sondern es sagt uns, dass es ihm so sehr missfiel, dass er vor Zorn entbrannt war. You ever been in one of those situations where something just upset you so badly that you could feel the anger starting to kindle in your heart? Wart ihr schon mal in einer Situation, wo irgendetwas passiert ist, wo ihr so, dass euch so missfiel, dass ihr richtig heiß vor Zorn werdet innerlich? Maybe your face started to turn red and you started feeling heat. Ja, vielleicht wurde euer Gesicht ganz rot oder die Ohren heiß. That is the experience that we're looking at here. Und das ist die Erfahrung, die wir hier lesen. Where Jonah was so upset by what happened, he began to burn with anger. Dass der Jonah so sauer war über diese Umstände, dass er vor Zorn entbrannte. Now why was that? Warum war das so? You see, Jonah was disappointed with the way things turned out. Ja, Jonah war enttäuscht, wie das Ganze jetzt hier abgelaufen war. He was angry that God showed the Ninevites mercy. Er war zornig, dass Gott den Menschen in Nineveh Gnade gezeigt hatte. Although your average person that would deliver a message would hope that it would be received. I'm sorry, say that again. Although your average person that would deliver this kind of message would hope that it would be received. Die Durchschnittsperson würde ja hoffen, wenn man so eine Botschaft bringt, dass die Botschaft auch angenommen wird. Jonah delivered his message hoping that it would fall upon deaf ears. Aber Jonah hat diese Botschaft überliefert und hat gehofft, dass es auf taube Ohren fällt. And so although he was doing the right thing on the outside, his heart was far from being obedient to God. Also wenn er auch äußerlich das Richtige getan hat, so war sein Herz doch weit vom Herzen Gottes entfernt. Because the last thing he wanted to see was these Ninevite people being forgiven. Denn das Letzte, was er wirklich sehen wollte, ist, dass das Volk in Nineveh tatsächlich Vergebung erfahren würde. He wanted to see them destroyed. Er wollte sie zerstören oder zerstört sehen. And the wrath of God poured out upon them and wiping them from the face of the und earth. Und den Zorn Gottes auf sie fallen sehen und sie von der Erde vertilgen. He was displeased with God's actions. Ihm missfiel, was Gott getan hatte. In verse 2 we see that he completely regretted obeying the Lord. Und im Vers 2 sehen wir, dass Jonah es bereute, dass er Gott gehorsam war. Notice in verse 2 it says, so he prayed to the Lord and said, ah Lord, was not this what I said when I was still in my country? Therefore I fled previously to Tarshish. For I know that you are a gracious and merciful God, slow to anger and abounding in loving kindness, one who relents from doing harm. Im Vers 2. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Part of Jonah's reluctancy to obey God in the beginning. Teil dieser Zurückhaltung, dass Jonah am Anfang nicht gehorsam war, was based on the fact that he knew God so well. War darauf basiert, dass er Gott so gut kannte. He understood the nature of God. Er verstand die Art und Weise, den Charakter Gottes. He understood that God was gracious and merciful and forgiving. Er wusste, dass Gott barmherzig und gnädig und vergebend ist. And he was quite happy receiving that grace and that mercy and forgiveness for himself. Und Jonah war sehr zufrieden damit, diese Barmherzigkeit, die Gnade und die Vergebung für sich selbst beanspruchen zu können. It was great. Das war super. There's probably not a second in his life where he regretted God's forgiveness. Das war wahrscheinlich keine Sekunde in Jonas Leben, wo er das bereut hat. But because of his faith in God, aber aufgrund seines Glaubens in Gott, understanding who God was and what he was like, sein Verständnis, wer Gott ist und wie Gott ist, he did something completely backwards here. Tat er hier etwas komplett Umgedrehtes. He chose to do the wrong thing. Er wählte aus, das Falsche zu tun. See, that's backwards. Das ist genau umgedreht. Because we know who God is, we understand him. Weil wir wissen, wer Gott ist oder wie er ist, verstehen wir ihn. That faith should move us to obey him. Und diese Art von Glauben sollte uns dazu bewegen, ihm gehorsam zu sein. It should move us to desire to walk in step with his spirit. Es sollte uns dazu bewegen, im Schritt mit seinem Geiste zu wandeln. Because we know he's a loving and gracious and merciful God who loves us. Denn wir wissen, dass er ein barmherziger, gnädiger und vergebender Gott ist, der uns liebt. We know that he's faithful to keep his word. Wir wissen, dass er treu ist, sein Wort einzuhalten. But yet in Jonah's case, that faith, that understanding turned him away from the Lord's will. Aber in Jonas Fall hier war genau dieser Glaube der Anlass dazu, ihn von Gott abzuwenden. Because the last thing he, again, that he wanted to see was God forgiving these barbarians. Denn das letzte, was Jonah wollte, ist zu sehen, wie Gott diesen Barbaren in Nineveh tatsächlich vergibt. And Jonah's words give us an insight into the previous dialogue that he had with God. Und diese Worte hier geben uns auch ein bisschen Einblick in den Dialog, den er vorher mit Gott Notice hatte. Again in verse 2, it says, was not this what I said when I was still in my country? Denn im Vers 2 sagt es ja, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? See, chapter 1 doesn't really tell us about the conversation they had together. Im Kapitel 1 sehen wir nämlich nicht die ganzen Details des Gesprächs, was Jonah mit Gott hatte. It just shows Jonah running away to Nineveh or to Tarshish. Es zeigt nur, dass Jonah nach Tarsis wegrennt. But as we get to this point in the book, we can see what Jonah was thinking and what he was actually saying to God in the previous chapters. Aber hier können wir sehen, was der Jonah tatsächlich gedacht hat und was er dem Herrn auch schon am Anfang dieser ganzen Geschichte gesagt hat. Just imagine with me Jonah sitting there one day and hearing these marching orders from God. Stellt euch einfach mal vor, Jonah sitzt dort und er bekommt diesen Marschbefehl von Gott. And even in light of this basic, simple message of judgment he was asked to bring. Und selbst trotz dieser simplen Botschaft des Gerichtes, die Jonah überliefern sollte. And him sitting back and going, oh, no, no, no. Him sitting back and saying to God, oh, no, no, no. Und Jonah lehnt sich zurück und sagt zum Herrn, nee, nee, nee, nee, nee. I know what you're like. Ich weiß, wie du bist. You forgive. Du vergibst. You've forgiven me multiple times. Du hast mir schon mehrmals vergeben. You will forgive anybody you can the moment you have the opportunity to. Du vergibst jedem, wenn du dazu die Möglichkeit bekommst, Herr. God, don't you understand? These guys are barbarians and need to die. Gott, verstehst du nicht? Das hier sind Barbaren und sie haben es verdient zu sterben. And if I even warn them of your wrath to come, they might actually believe it and turn to you. Und wenn ich sie nur von deinem Zorn warne, dann kann ja die Chance immer noch bestehen, dass sie Buße tun und umkehren. And you know that if they do that, you're going to forgive them. Und du weißt ganz genau, dass wenn die das tun, dann vergibst du ihnen. I don't want any part of that, God. I'm going in the opposite direction. Und da will ich keinen Teil mit haben. Ich gehe in die andere Richtung. Just imagine that argument that he was having in his heart with the Lord. Stellt euch diese Art von Argumentation oder Gespräch im Herzen mit Gott vor. He didn't want forgiveness and mercy for the Ninevites. He wanted justice and wrath. Er wollte keine Barmherzigkeit und Vergebung und Gnade für die Menschen in Nineveh. Er wollte Zorn und Gerechtigkeit. Have you ever argued with God in your heart? Habt ihr schon mal in eurem Herzen mit Gott gerungen oder gestritten? Have you ever wrestled through accepting his will? Habt ihr schon mal durch mit Gott gerungen, um seinen Willen für euer Leben tatsächlich zu akzeptieren? And even having the boldness to say to God to his face no. Oder sogar so mutig zu sein, Gott ins Gesicht zu sagen, nein. I know I've been there many times. Ich weiß, ich bin dort schon mehrmals gewesen. You know, to my shame. Zu meiner Schande. But the reality is that if we understand God's grace and his love that he has for us, aber wenn wir die Realität verstehen, dass Gott uns gegenüber barmherzig und vergebend ist, then we need to trust that he is wise enough to give that grace and love and mercy to others as he chooses. Dann müssen wir auch weise genug sein zu verstehen, dass er diese Barmherzigkeit und Vergebung auch anderen geben will. You see, Jonah's problem here is that he personally did not want to forgive the Ninevites. Das Problem hier ist, dass Jonah persönlich diesen Menschen in Nineveh nicht vergeben wollte. And that bitterness in his heart made him regret obeying the Lord. That bitterness in his heart made him regret obeying the Lord. Und diese Bitternis in seinem eigenen Herzen hat ihn dann hier, wie wir es hier sehen im Vers 2, dazu geführt, dass er bereut hat, dass er dem Herrn gehorsam war. And I think that it's not too far to think that we are capable of the same thing. Und ich glaube, es ist nicht zu weit hergegriffen, dass wir alle auch in der Lage sind, genauso zu agieren. Because it could be very easy for us to choose to disobey God specifically in the area of forgiveness. Denn es könnte ziemlich einfach sein, dass wir dem Herrn auch nicht gehorsam ungehorsam sind, genau in diesem Bereich, nämlich wenn es darum geht, anderen zu vergeben. Because so many times in our hearts, when somebody has wronged us, we want justice and not mercy. Denn so oft, wenn jemand uns etwas angetan hat, dann wollen wir Gerechtigkeit. Yet we ourselves are perfectly willing to receive the mercy and grace of God. Und dennoch sind wir selbst absolut bereit dazu, die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes für unser Leben zu beanspruchen. But yet it's right for us to display the character of God in our own lives and offer that same mercy to others. Aber es ist richtig, dass wir diese Barmherzigkeit und Vergebung Gottes ausleben, indem wir das auch anderen übergeben. In Jonah's case, this unforgiveness led him to regret obeying. In diesem Fall hat diese His unforgiveness led him to regret obeying the Lord. Seine Unwilligkeit zu vergeben hat ihn dazu geführt, Gehorsam gegenüber Gott zu bereuen. You know, we should never be in that place where we ever regret obeying God. Und an dem Ort sollten wir niemals sein, dass wir bereuen, Gott gehorsam zu sein. Now, this also led Jonah to become deeply distressed. Wow, I'm trying to figure out how to translate distressed. Okay, he was in despair. Oh. No? That's okay. He was so upset that he became hopeless. Yeah, thank you. There you go. Hoffnungslos, there you go. In Jonas Fall hat das den Jonah dazu gebracht, dass wirklich hoffnungslos war. Notice in verse 3. Im Vers 3. It says, therefore now, O Lord, please take my life from me. For it is better for me to die than to live. Denn im Vers 3 lesen wir, dass Jonah sagte, und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Think about the depths of the bitterness that he had in his heart to be able to say something like that. Überlegt euch mal, wie groß seine Verbitterung sein musste, dass so etwas sagt. God, if you're going to forgive these people, I would rather be dead. Gott, wenn du diesen Menschen vergibst, dann will ich lieber tot sein. You remember in chapter 2 we talked about how stubborn Jonah was? Im Kapitel 2 könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, haben wir drüber geredet, wie stur der Jonah war. And how he was in that dark stinky fish's belly for 3 days before he came to his senses. Wie im Bauch, in diesem stinkenden schleimigen Bauch des Fisches war für 3 Tage und 3 Nächte. Bevor zu Sinnen kam. Well, we have another glimpse of his stubbornness here. Hier sehen wir nochmal einen kleinen Einblick in seine Sturheit. And another insight into the depths of his self-centeredness at this point in his life. Und vor allen Dingen auch einen weiteren Einblick über seine fast Selbstsüchtigkeit oder Egoismus, den hier ans Tageslicht bringt. Because Jonah was saying, God, I am in such disagreement with you, just kill me. Denn Jonah sagt letztendlich, Gott, ich bin so sehr anderer Meinung wie du. Bring mich bitte einfach um. If I have to live in a world with forgiven Ninevites, I would rather die. Wenn ich in einer Welt leben muss, in denen dem Volk aus Nineveh vergeben wurde, dann will ich lieber sterben. So he got to this point where he was completely without hope because his dreams were dashed. Er kam also hier an einen Punkt, wo total hoffnungslos war, denn seine Träume und Vorstellungen waren komplett zerstört. He was radically disappointed. Er war einfach radikal enttäuscht. You know, and sometimes we can get to those places where our disappointment leads us into hopelessness. Wir können manchmal in unserem eigenen Leben an Orte kommen, wo unsere Enttäuschung uns an einen Punkt der Hoffnungslosigkeit bringt. We could want something to turn out a certain way, and if it doesn't, it puts us in this tailspin. Wir können für irgendetwas hoffen, und wenn es dann nicht so wird, dann kommen wir in so ein Trauma rein, das komplett mit Hoffnungslosigkeit. And rather than recognizing God's wisdom and his love in the way he unfolds his plans. Und anstatt zu erkennen, wie Gottes Weisheit in diesem Plan dargestellt wird, we find ourselves looking at him and going, God, if you're not going to do it my way, then kill me. Dann sagen wir lieber, Gott, wenn du es nicht so machst, wie ich es eigentlich will, ja, dann bring mich doch einfach um. Talk about a rebellious heart. Was für eine Darstellung eines widerspenstigen und rebelliösen Herzens. Jonah is pouting. He's demanding for God to do things his way. Der Jonah, pouting. He's complaining. Complaining. Jonah, yeah, I know. That's a powerful word, pouting. Kids. Der Jonah beschwert sich dermaßen, dass Gott es anders macht, als Jonah es eigentlich gemacht hätte. And he found himself in this place of hopelessness because things were not turning out the way he wanted. und findet sich aufgrund dieser Tatsache an einem Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit, weil die Dinge eben anders verlaufen, als er sich das vorgestellt hat. You know, if we find ourselves in that place, wenn wir uns an einen solchen Ort finden, it's good for us to stand back and ask a simple question. Dann ist es gut für uns, mal einen Schritt zurückzunehmen und uns eine ganz einfache Frage zu stellen. What am I disappointed in? Warum bin ich enttäuscht? Am I disappointed in the fact that God didn't do it my way? Bin ich enttäuscht, weil Gott es nicht so gemacht hat, wie ich es wollte? And if that is true, it's good for us to ask another question. Und wenn das der Fall ist, dann ist es gut für uns, uns eine weitere Frage zu stellen. Do I really want God to do it my way? Will ich es wirklich so, dass Gott es so tut, wie ich es will? Could you imagine if God actually just did what we wanted? Könnt ihr euch vorstellen, wie es wäre, wenn Gott tatsächlich einfach nur das tun würde, was wir wollen? And rather than being the almighty God of the universe that we serve and love, he becomes our private genie and we just have to rub the lamp. Und anstatt dass er tatsächlich der allmächtige Gott des Universums ist, ist er wie so der Geist aus der Flasche, der wir rubbeln einfach nur mal kurz an der Flasche und pff, here he comes. Good. Ja, ja. Ja. Sorry. That threw me. Okay. Imagine a world where our selfish hearts dictated reality. Stellt euch eine Welt vor, in der unsere egoistischen Herzen die Realität bestimmen würden. Imagine a world that was going according to what we wanted all the time. Stellt euch eine Welt vor, die immer danach läuft, was wir uns gerade wünschen oder vorstellen. Now in those moments when we want those things to happen, we're kind of blind, we can't see. In den Momenten, wo solche, say that again. Okay, in those moments, yeah, when we want things to happen our way, yeah, you know, we're kind of blind to, okay, to reality. In den Momenten, wo wir Dinge einfach nach unserem Willen passieren lassen wollen, sind wir häufig komplett blind für all die anderen Dinge, die um uns herum passieren. But how many times have we gotten through something in life and then looked back? Aber wie oft sind wir durch Situationen gekommen und haben dann wieder zurückschauen können? You know, and then thanked the Lord that he did not do what we wanted him to do. Und wir konnten Gott dann danken, dass er nicht das getan hat, was wir eigentlich wollten. You see, Jonah's not in that place yet. Seht ihr, Jonah ist noch nicht an diesem Ort. He was blinded by his own selfish desires. Er war immer noch komplett geblendet von seinen eigen egoistischen Verlangen, die er hatte. But God doesn't leave him there. Aber Gott lässt ihn dort nicht zurück. Beginning in verse 4, he confronts Jonah's attitude. Im Vers 4 konfrontiert Gott Jonas Einstellung. Notice he confronts him first in verse 4 with a simple question. Er fängt damit an, indem er Jonah zuerst mit einer simplen Frage konfrontiert. So then the Lord said, is it right for you to be angry? Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Think about how simple that question is. Überlegt mal, wie simpel und einfach diese Frage ist. Jonah, what are you doing? Jonah, was machst du? Is this right for you to have this attitude? Ist das richtig, so eine Einstellung zu haben? It was a simple question. Eine ganz simple Frage. And sometimes simple questions are the most powerful. Und manchmal sind die simplen Fragen die mächtigsten. Because oftentimes they are all it takes in order for us to check our attitudes. Denn manchmal ist das das Einzige, was es braucht, damit wir unsere Einstellung überprüfen. In order for us to re-examine our hearts, um unsere Herzen nochmal unter die Lupe zu nehmen. And think about the thing that was asked. Und über das nachzudenken, was gerade gefragt wurde. Now we can see throughout Scripture, God frequently does this in order to bring people to their senses. Wir sehen das häufig in der Bibel, dass Gott so simple Fragen gebraucht, um Menschen wieder zur Vernunft zu bringen. In order to help them see that perhaps they've been making some bad decisions. Um ihnen aufzuzeigen, dass sie vielleicht schlechte Entscheidungen getroffen hatten. Or to reveal the things that are really in their hearts, whether good or bad. Oder die Dinge zu offenbaren, die wirklich in unserem Herzen vorgehen, gut oder schlecht. We're not going to turn to these references, but I'm just going to make a couple of points here. Wir schauen uns die Stellen jetzt examples nicht alle einzeln an, aber ich möchte ein paar Beispiele kurz aufzeigen. After Adam and Eve sinned in Genesis chapter 3. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten im 1. Mose 3. God asked the question, where are you? Er hat Gott die Frage gestellt. Didn't he know where they were? Wo bist du? Hat Gott nicht gewusst, wo sie sind? He asked the question, who told you that you were naked? Er hat die Frage gestellt, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? I think he understood who told him. Er hat komplett verstanden, wer es ihnen gesagt hatte. He asked, what is it that you, what is this you've done? Er hat gefragt, was ist es, das ihr getan habt? He asks these questions in order to bring them to a place of sobriety in their minds. Er hat diese Fragen gestellt, um es ihnen in ihren eigenen Gedanken klar aufzuzeigen, was passiert war. In Isaiah chapter 6, when God gives a vision of his throne to Isaiah. Im Jesaja Kapitel 6, als Gott dem Jesaja eine Vision seines Thrones, Gottes Thrones gibt. And Isaiah is there seeing the glory of God in this vision. Wo Jesaja die Herrlichkeit Gottes in dieser Vision sieht. God asks the questions, whom shall I send? Who will go for us? Und Gott stellt die Frage, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? And because of that question, Isaiah stood up and said, here am I, Lord, send me. Und aufgrund dieser Frage stand Jesaja auf und sagte, hier bin ich, Herr, sende mich. In Matthew chapter 16, Jesus asked the disciples, im Matthäus Kapitel 16 fragte Jesus die Jünger, who do you say that I am? Wer sagt ihr, dass ich bin? And another New Testament example in Acts chapter 9. Und ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament in der Apostelgeschichte Kapitel 9. When Jesus grabs a hold of the apostle Paul's life, wo Jesus das Leben von Paulus ergreift. He speaks to him and asks, Saul, Saul, why are you persecuting me? Da sagt er, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? God will use simple questions in order to open our eyes. Gott gebraucht simple Fragen, um unsere Augen zu öffnen. But it's important for us to respond to him when he does ask these questions. Aber es ist auch wichtig für uns, darauf zu reagieren, wenn er diese simplen Fragen stellt. You know, if you've ever had that experience when you just the Holy Spirit's putting this little nudge in your heart. Habt ihr schon mal so eine Erfahrung gehabt, wo der Heilige Geist euch ja, euer Herz leicht berührt? You know, when you hear a thought or a question saying something like, do you really want to do that? Und ihr hört so eine kleine stille Frage, willst du das wirklich tun? Should you have really done that? Hättest du das wirklich tun sollen? Or whatever it might be. Oder was auch immer es ist. When we hear these questions, wenn wir diese Fragen hören, it's good, it's right, it's wise for us to respond in the right way. Es ist gut und richtig und weise, auf die richtige Art und Weise zu reagieren. And understand that God's asking them in order to bring correction to our lives. Und zu verstehen, dass Gott diese simplen Fragen stellt, um Korrektur in unser Leben zu bringen. Now, how did Jonah respond? Ja, wie hat Jonah hier reagiert? He responded silently. Er hat mit Stille. He didn't say reagiert. A thing. Er hat nichts gesagt. Instead, he did something to show how he was answering. Und stattdessen hat er etwas getan, um zu zeigen, wie er antwortete. Notice in verse 5, it says, so Jonah went out of the city and sat on the east side of the city. There he made himself a shelter and sat under it in the shade till he might see what would become of the city. Im Vers 5, und Jonah ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. So instead of responding to God's, you know, question with words, anstatt also auf Gottes Frage mit Worten zu antworten, Jonah responded with his behavior, with actions. Hat Jonah einfach durch sein Verhalten geantwortet. And rather than saying to God, you know what, you're right, I shouldn't be angry, I should rejoice in the fact that you have forgiven these people. Und anstatt einfach zu sagen, weißt du was, Gott, du hast recht, ich lieg hier falsch, ich sollte mich darüber freuen, dass du diesen Menschen vergibst. He went out of the city and found a front row seat to watch its destruction. Stattdessen ist Jonah aus der Stadt rausgegangen, hat sich einen erste Reihe Platz gesucht, um zu schauen, wie die Stadt jetzt doch zerstört wird. So he's basically telling God, yes, it's right for me to be angry, and in fact, I'm going to go sit over here, hoping that you'll still destroy the city. Mit anderen Worten hat er durch seine Taten gesagt, doch, es ist richtig, dass ich zornig bin und ich gehe jetzt dort rüber und schaue zu, ob du es doch noch so tust, wie ich es eigentlich will. So Jonah went up and sat down preparing for the show. Also Jonah ging und hat sich dann für die Show vorbereitet. Probably had a bucket of popcorn with him or something. Vielleicht noch einen Eimer Popcorn dabei. You know, just hoping that something would go wrong in God's mercy and he would just wipe these people out. Dass irgendetwas doch noch schief laufen würde in Gottes Barmherzigkeit und dass er sie alle doch noch vertilgen würde. But not only did Jonah just go sit and watch, but he actually built a shelter. Think about the time it took for that. Aber er ist nicht nur einfach hingegangen und hat sich da hingesetzt zum Schauen. Nee, er hat sich auch noch die Zeit genommen, eine Hütte zu bauen. He wanted to be comfortable. Er wollte es komfortabel haben. Isn't it great seeking to be comfortable in our rebellion against God? Ist es nicht interessant oder ist es nicht toll, auch in unserer Rebellion Gott gegenüber noch möglichst komfortabel zu sein? Hey, if I'm going to disagree with God, I may as well be comfortable in it. Hey, wenn ich schon nicht mit Gott übereinstimme, dann will ich wenigstens trotzdem noch schön komfortabel in dieser Thematik sein. And so he basically went to this place in order to console himself. Er ist also mit anderen Worten an diesen Ort gegangen, um sich selbst zu trösten. You know, to pat himself on the back and go, you know what, Jonah, you're in a good place. Mit anderen Worten, sich selbst auf den Rücken zu klopfen und zu sagen, ja, Jonah, du bist jetzt hier an einem guten Ort. And maybe God will come to his senses and see how right you are. Und vielleicht kommt Gott ja doch noch zu Sinnen und erkennt, wie richtig du liegst, Jonah. He was comfortable. Es ging ihm gut, komfortabel. He was there waiting to see what would happen. Und er war dort und wartete, um zu schauen, was passiert. And then God begins to correct Jonah with an object lesson. Und dann fängt Gott an, Jonah zurechtzuweisen, und notice, zwar notice in verse 6, durch eine Lektion im Vers 6. Says, and the Lord prepared a plant and made it come up over Jonah, that it might be shade for his head to deliver him from his misery. So Jonah was very grateful for the plant. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jonah emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jonah freute sich über den Rizinus mit großer Freude. So, when this story began, we see that God sent a storm. Als diese Geschichte, die wir jetzt seit ein paar Wochen anschauen, anfing, haben wir gesehen, dass Gott einen großen Sturm sandte. In order to get Jonah's attention, um Jonas Aufmerksamkeit zu bekommen. From there we see that he prepared a great fish to come and swallow Jonah whole. Dann haben wir gesehen, dass Gott einen großen Fisch vorbereitet hatte, der Jonah komplett verschlang. And now we see that God prepared a plant. Und hier sehen wir, dass Gott eine Pflanze aufwachsen ließ. So we don't know exactly what kind of plant, but it was one that would grow up quickly and become pretty large. Wir wissen nicht genau, was für eine Pflanze es war, aber es war etwas, was schnell wuchs und ziemlich groß wurde. And he was providing more comfort and shelter for Jonah as he prepared and waited for the city's destruction. Und er bereitet praktisch für Jonah noch mehr Komfort und Schutz vor, während er dort sitzt und wartet, dass die Stadt doch noch zerstört wird. Well, let's not misunderstand this. Sorry. Let's not misunderstand this. Okay, lass uns das nicht falsch verstehen. God wasn't giving in to Jonah. Gott hat hier nicht klein beigegeben, um Jonah zuzustimmen. He wasn't trying to help him become more comfortable in his sin. Er wollte ihm nicht noch mehr Komfort in seiner Sünde geben. He was doing what he was doing in order to show Jonah how far off his heart was. Er tat, was er tat, um Jonah aufzuzeigen, wie weit Jonas Herz vom Herzen Gottes entfernt war. And we see here that this plant made Jonah very happy. Und wir sehen hier in den Versen, dass diese Pflanze Jonah sehr froh machte. And this was the first time in the story that we actually see Jonah happy. Und das ist das erste Mal in dieser ganzen Geschichte, dass die Bibel uns sagt, dass Jonah froh war. You know, after being tossed into the sea and rescued by a fish, nachdem Jonah ins Meer geworfen wurde und von einem Fisch praktisch gerettet wurde, after being given a second chance to do what God called him to do, nachdem ihm eine zweite Chance gegeben wurde, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hatte, it wasn't until he was here on this hillside in the blazing sun that he became happy. War es doch nicht bis an diesem Ort hier in der Hitze der Sonne, dass wir sehen, dass Jonah froh wurde. And it was only because God gave this plant and it pleased Jonah. Und nur weil Gott ihm diese Pflanze gab, die Jonah froh machte. He cared about this plant because it benefited him personally. Ihm war die Pflanze wichtig, weil er daraus einen persönlichen Nutzen gezogen hat. This really shows the depths of Jonah's self-centeredness here. Und das zeigt uns wirklich, wie tief sein Egoismus ist. He was so consumed with himself at this point that he could see nothing else. Er war so mit sich selbst beschäftigt, dass er nichts anderes wahrnehmen konnte. God continues his object lesson. Und der Herr geht weiter in dieser Lektion. By making Jonah uncomfortable. Indem er Jonah den Komfort wieder wegnimmt. Notice in verse 7 and 8 it says, but as morning dawned the next day, God prepared a worm. And it so damaged the plant that it withered. And it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind, and the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. Then he wished death for himself and said, "It is better for me to die than to live." Verse 7 und 8. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Jonah's happiness was short-lived. Also Jonas Freude war ziemlich kurzlebig. Because as quickly as God sent this plant to make him comfortable, denn so schnell wie Gott diese Pflanze geschickt hatte, um Jona Komfort zu geben, he removed it in order to make him uncomfortable. Hat Gott es wieder weggenommen, um Jona unkomfortabel zu machen. Because again, he wanted Jonah to see what was in his own heart. Denn nochmal, Gott wollte, dass Jona sieht, was in seinem eigenen Herzen abgeht. So he prepared two things in order to accomplish this. Hat also zwei Dinge vorbereitet, um das zu bewältigen. He sends a worm to eat the plant. Einmal, er schickt einen Wurm, der die Pflanze ist. Think about the massiveness of the universe. Denkt mal über die massive Größe des Universums nach. Think about all that God has made. Denkt mal über alles nach, was Gott geschaffen hat. And yet he uses this tiny little worm to come along and to ruin Jonah's day. Und doch nutzt Gott diesen kleinen winzigen Wurm, um Jonas Tag zu vernichten. Sometimes it's the tiny worms that can ruin our day. Manchmal sind es diese kleinen Würmer, die unseren Tag zerstören. But I think when we find a worm eating our joy, we have to ask a question. Aber wenn wir einen Wurm sehen, der unsere Freude zerfrisst, dann müssen wir uns eine Frage stellen. Did God send that worm? Hat Gott diesen Wurm gesandt? Is he trying to get my attention? Versucht er, meine Aufmerksamkeit zu erlangen? Is he using this little thing in order to show me something that's in my own heart? Gebraucht er dieses kleine Tierchen, um mir etwas aufzuzeigen, was in meinem eigenen Herzen? Well, that's the case here, but Jonah still didn't get it. Ja, das ist der Fall hier, aber Jonah hat es immer noch nicht geschnallt. And so God sends this very hot wind. Und daher schickt Gott auch noch diesen heißen Ostwind. I don't know how many of you guys have ever felt a hot wind before, but it's pretty uncomfortable. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal wirklich einen heißen Wind erlebt haben oder gefühlt haben. Es ist ziemlich unkomfortabel. Those of you guys here from California know what I mean by hot winds. So, die aus Kalifornien kommen, wissen, was ich mit einem heißen Wind meine. If you didn't know, there's winds in California that actually start forest fires because they get so hot. Falls ihr es nicht wusstet, es gibt tatsächlich Winde in Kalifornien, die so heiß sind, dass es eben dadurch auch die Waldbrände auslöst. And so Jonah was having one of those winds just come and blow on his head. Und Jonah hatte jetzt hier eben so einen Wind, der ihm voll um den Kopf flog. And so he became miserable, and once again he wanted to die. Und ihm wurde einfach, es war einfach total unkomfortabel, und er wollte einfach nur sterben. And so in that place of misery, und in diesem, an diesem Ort der Misere, God speaks again. Spricht Gott wieder. And once again uses a simple question. Und gebraucht wieder eine simple Frage. In verse 9 he asks, "Is it right for you to be angry about the plant?" Im Vers 9 sagt er, und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? And Jonah's response, what was it? Und Jonas Antwort war was? And he said, yes, it is right for me to be angry, even to death. But the Lord said, you have had pity on the plant for which you have not labored nor made it grow, which came up in a night and perished in a night. And should I not have pity on Nineveh, that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left hand, and much livestock? Zweiter Teil von Vers 9. Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh? So God asked this question, is it right for you to be angry about the plant? Gott stellt also diese Frage, ist es richtig für dich, dass du zornig über diese Pflanze bist? This time Jonah speaks. Und diesmal antwortet er. Yes! Er sagt ja. I have every right to be angry. Ich habe alles Recht, hier zornig zu sein. I loved this plant. Ich habe diese Pflanze geliebt. And you killed it. Und du hast es umgebracht. This plant made me feel good and you took it away. Diese Pflanze hat mich hat mich gut fühlen lassen und du hast sie weggenommen. And at that moment God says something that would hopefully open his eyes. Und in dem Moment sagt Gott etwas, was hoffentlich die Augen des Jona öffnet. He says, Jonah, what are you crying about? Jonah, worüber weinst du? Yes, you enjoyed the blessing of the plant. Ja, du hast den Segen dieser Pflanze genossen. But you didn't do a thing to create that plant. Aber du hast doch nichts getan, um diese Pflanze zu kreieren. You gave nothing to it. Du hast der Pflanze gar nichts gegeben. You only enjoyed it because of what good it did for you. Du hast es doch nur genossen, weil es dir etwas Gutes getan hat. And then God shifts his attention to the people of Nineveh. Und dann schaltet Gott die Aufmerksamkeit auf die Menschen Nineveh um. And he says, look at these people. Und er sagt, schau dir diese Menschen an. They are so blind, so deceived, they don't know their right hand from their left. Die sind so blind, so treten im Dunkeln, sie wissen noch nicht mal, was links und was rechts ist. I labored for them. He said, I labored for them. Ich habe für sie gearbeitet. I created them. Ich habe sie geschaffen. And do you want me just to wipe them out even though they were asking for forgiveness? Und du willst, dass ich sie zerstöre, obwohl sie um Vergebung bitten? God was showing Jonah that he had personally invested in these people. Gott zeigte dem Jonah, dass Gott sich in diese Menschen investiert hatte. And Jonah had no right to act as God. Und Jonah hatte kein Recht, sich wie Gott zu verhalten. Instead, he should have been on God's side saying, "Yes, Lord, forgive them." Stattdessen hätte er auf Gottes Seite sein sollen und sagen sollen, "Ja, Herr, vergib ihnen." And so God wants to point out these things to Jonah and help him to see how far off he was. Gott will diese Dinge dem Jona aufzeigen, damit er erkennt, wie weit er von Gottes Willen entfernt ist. Because rather than being upset with him, Jonah had the opportunity to rejoice with him. Denn anstatt sich über Gottes Willen und Taten aufzuregen, hatte er die Chance, sich mit Gott zu freuen. Because he cared, and the sad thing is that he cared more about this plant that he had nothing to do with. Denn das Traurige ist, dass Jona diese Pflanze, mit der er überhaupt nichts zu tun hatte, dass die ihm viel wichtiger war, than he did for 120,000 people, als für 120,000 Menschen, who were spiritually blind, die geistlich blind waren, and in need of forgiveness, und die Vergebung brauchten. You know, I believe that God has given us a story as an extreme example. Ich glaube, dass Gott uns diese Geschichte als ein extremes Beispiel gegeben hat, to show us that there can be those times when we are not in agreement with God. Dass es Zeiten geben wird, wo wir nicht derselben Meinung sind wie Gott. You know, when our hearts might be so far from him that we're not thinking straight. Wenn unsere Herzen so weit von ihm entfernt sind, dass wir einfach nicht geradeaus denken können. When we're so absorbed with ourselves and our own gratification that we are forgetting what he wants to do. Dass wir so mit uns selbst beschäftigt sind und uns etwas Gutes zu tun, dass wir vergessen, was Gott tatsächlich will. Now in Jonah's case, im Falle vom Jonah, God had given him a perfect opportunity to enjoy participating in something amazing. Hatte er ihm eine Möglichkeit gegeben, Teil von etwas Unglaublichem zu sein. But in the end, he reluctantly participated and regretted it. Aber am Ende hat er es nur auf widerspenstige Art getan und hat es dann auch noch bereut, dass er mit dabei war. He had been externally obedient to God, but he was missing the internal blessing. Äußerlich war Jonah gehorsam, aber innerlich nicht und hat auch den Segen dadurch verpasst. God could have sent somebody else. Gott hätte ja auch jemanden anderen senden können. You know, think about that for a minute. Denk darüber mal nach. It probably would not have been difficult, not like anything is for God. Es wäre nicht schwer gewesen für Gott, wie viele Dinge nicht schwer sind für ihn. But he could have easily sent somebody else who would have obeyed God the first time. Aber er hätte doch ganz einfach jemanden anders schicken können, der Gott gleich von Anfang an total gehorsam gewesen wäre. Instead, he chose this man that rebelled. Stattdessen hat er Jonah ausgewählt, der sich Gottes Willen einfach widerstrebt hat. And he did so knowingly. Und Gott tat das so, wissend, dass es so kommen würde. So what does that tell us here? Was sagt uns das? It tells us that God wasn't only desiring to save this nation of Nineveh. Es zeigt uns, dass Gott nicht einfach nur diese Nation oder das Volk von Nineveh retten wollte, but he wanted to use this opportunity in order to transform the lives of one of his people. Sondern er wollte diese Situation auch nutzen, um das Leben einer seines Volkes komplett zu transformieren. And it shows us an amazing picture of God's grace to us. Und es zeigt uns ein wunderschönes Bild der Gnade Gottes für uns. God uses imperfect, rebellious people to accomplish his will. Gott gebraucht unperfekte, rebelliöse Menschen, um seinen Willen to me, that's good news. Für mich ist das eine gute Nachricht. Because it shows that God will use me. Denn es zeigt mir, dass Gott auch mich gebrauchen kann. And he always accomplishes more than one thing as he's working. Und er schafft immer mehr als nur ein Ding, wenn er wirkt. Because God is just as concerned with the messenger, denn Gott liegt der Botschafter genauso am Herzen, as he is with the mess with those that are receiving the message, wie die, die die Botschaft erreichen oder erhalten sollen. So I hope we can walk away from studying this book with this understanding. Also ich hoffe, dass wir vom Studium dieses Buches Jona mit folgendem weitergehen. That if you're in a place where you've been serving the Lord, dass wenn du an einem Ort bist, wo du dem Herrn gedient hast, and you're finding yourself going through things that you really don't like, und du findest dich an einem Ort, wo du Dinge durchlebst, die dir wirklich nicht gefallen, and perhaps you even have that thought in your mind saying, why did I even listen to him in the first place and do this? Und du fragst dich vielleicht, warum habe ich Gott auch nur anfänglich schon gehorcht? What was I thinking? Was habe ich gedacht? Understand, this is all part of God's plan and his design. Verstehe, dass das auch alles Teil von Gottes Plan ist. He wants to accomplish a transforming work in you. Er möchte eine verändernde Arbeit in dir vollbringen. And the way that he does it is by sending us to the Ninevites. Und das tut er, indem er uns zu den Menschen in Nineveh schickt. By putting us in challenging situations, indem er uns in herausfordernde Situationen stellt. That involve storms, die Stürme beinhalten, and giant fish, riesige Fische, and little worms, und kleine Würmer. You know, all in order to teach us more about himself, alles um uns mehr über sich selbst, über ihn and zu make lehren. Us, and to make us more like Jesus, und um uns mehr wie Jesus zu machen. You see, the story just ends like this. It's a very abrupt ending. Ja, die Geschichte endet hier. Das ist ein ziemlich abruptes Ende. You know, it would be a nice thing if it would say, and Jonah repented and followed God and was happy for the rest of his life. Es wäre schön, hier jetzt noch lesen zu können, und Jonah tat Buße und lebte freudig mit dem Herrn den Rest seines Lebens. We don't see that. Das sehen wir hier nicht. So what happened to him? Was ist mit ihm passiert? Well, I think it's safe to assume. Ich denke, es ist, ja, man kann davon ausgehen. And this is just speculation. Das ist natürlich nur Spekulation. You know, but I think Jonah probably got under. I think he came to his senses. Ich glaube, dass Jonah zu Sinnen kam. I think he got it. Ich glaube, er hat's wirklich geschnallt. Because he's writing this book. Denn er schreibt dieses Buch. And he's being extremely transparent about how messed up he was. Und er ist sehr transparent über, wie verdreht er tatsächlich war. If he hadn't changed, wenn er sich überhaupt nicht verändert hätte, then maybe the book would have ended and God was wrong the end. Dann hätte vielleicht am Ende hier gestanden und Gott lag falsch. So that's my assumption here, my speculation. Das ist meine persönliche Spekulation. But I think Jonah came to his senses and realized what God was trying to teach him. Aber ich glaube, Jonah kam wirklich zu Sinn und verstand, was Gott ihm beibringen wollte. So let's be the kind of people that take away the lessons God wants to give us. Lasst uns also die Art von Menschen sein, die die Lektionen verstehen und auch umsetzen, die Gott uns beibringt. Even though we might find ourselves wrestling through them, selbst wenn wir in diesen Situationen oder mit diesen Situationen ringen, and unhappy and even angry at times, und manchmal vielleicht wirklich unglücklich oder vielleicht sogar zornig sind, we have to remember that in the end God loves us. Wir müssen uns daran erinnern. Letztendlich liebt uns Gott. And he uses these things in order to reveal himself and to make us into Christ's image. Und Gott gebraucht diese Situationen, um sich zu offenbaren und um uns in das Ebenbild Christi zu verwandeln. So we're going to go ahead and close in a song this morning.